Je weniger sie weiß, desto besser ist es für sie. Verwirrung, Arbeitsgrundlage für die Spionin, die Maulwurf ist. Gleiches könnte aber auch für uns Kinogänger gelten. Am schönsten ist für uns der Genuss eines Geheimdienst-Thrillers, wenn wir sehr lange nicht wissen, was Schein ist, was Sein und wer auf welcher Seite steht. Wobei wir damit beim Möbiusband wären, das der Astronom Möbius Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieb. Ein Streifen Papier, ringförmig verklebt an seinen beiden Enden. Ein Ende allerdings wurde vorm Verkleben um 180 Grad gedreht. Das hat Konsequenzen nicht nur in der Geometrie, sondern auch im Leben eines Spions, wie der Geheimdienstmann dem anderen Geheimdienstmann, den er hinters Licht führte, erklärt, indem er in die Möbius-Affäre ein Möbiusband aus einer Serviette formt und dem anderen grinsend vor die Nase hält. So etwas kennen Sie etwa nicht? Es hat keine Vorder- oder Rückseite. Wenn ich jetzt mit meinem Finger einmal ganz herumfahre, lande ich auf der anderen Seite. Ein Geheimdienst-Coup als Möbiusband, das ist zentral für den Thrill, die Ästhetik, nicht zu vergessen, die Erotik in diesem Film. Die Amerikanerin Alice, eine Bankerin, im Exil in Monaco, weil sie mit den von ihr entworfenen Derivaten die Lehman-Pleite mit verursacht haben soll. Alice also hat hier in Monaco einen neuen Job, in der Bank des russischen Oligarchen. Sie, das arbeitslose Finanzgenie, ist die Antwort auf Rostowskis Gebet. Rostowski, gespielt von Tim Roth, will hier in Monaco Geld waschen. Alice, ohne Skrupel, ist perfekt für den Job, aber Alice ist auch Maulwurf für, ja, für wen denn nun? Für den US-Geheimdienst oder für die Russen, die den Oligarchen eliminieren wollen? Stehen liegt mir nicht, aber im Verführen bin ich, glaube ich, ganz gut. Was ist Ihr Plan? Mich anzunähern. Bis wohin? Sie sind aber kein Franzose. Hier kommt der russische Agent Gregory ins Spiel, denn weil es nicht so läuft, wie es laufen soll, nimmt Gregory Kontakt auf zu Alice. Und da wird aus dem Geheimdienst-Thriller ein Liebesfilm. Wenn wir beim Möbiusband nicht wissen, was vorne und hinten ist, wissen wir in Eric Grosjeans Film ebenso wenig genau, in welchem Genre wir gelandet sind. Jean Dujardin und Cécile de France zaubern Sinnlichkeit und Erotik, vielleicht ja auch Liebe in diesem Film. Alles natürlich in jedem Moment gefährdet durch die nagende Frage, wer steht auf welcher Seite. John le Carré-Spion George Smiley hatte eine ihn betrügende Frau. Bei James Bond sind die weiblichen Figuren zuständig für knappe Bikinis. Eric Rochon hingegen erschafft in Die Möbius-Affäre eine spannende, starke Frauenfigur, die den Männern in dieser Maskenwelt der Spione unbedingt das Wasser reichen kann. Und genau wie die dann Probleme bekommt, wenn die Gefühle echt werden und wenn man es schafft, das hanebüchene Ende des Films aus der Erinnerung zu streichen, dann ist die Möbius-Affäre ein herrlich gespielter und fotografierter wie erotischer Geheimdienst, Entschuldigung, Liebesfilm oder wie herum nun. Wenn ich jetzt mit meinem Finger ganz herumfahre, lande ich auf der anderen Seite.